1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserer Freitagssendung, die traditionell eine freie Themennacht darstellt. Und ist, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir, ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Daniela und Daniela ist 23 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Also es ist so, ich arbeite zurzeit als Prostituierte. Ja. Und habe jetzt jemanden kennengelernt, allerdings schon vor 3 Monaten. Ja. Und wir sind jetzt fest zusammen und er weiß nichts davon. Oh je. Wie lange arbeitest du als Prostituierte schon? Ja, schon so ein gutes halbes Jahr. Ach, auch noch nicht so lange? Nee, nicht so lange. Nee. Wie ist es dazu gekommen, dass du in diesen Job reingeraten bist? Also es ist so, dass ich halt ein bisschen Geld gebraucht habe für eine Augenoperation, die ich einfach machen wollte, um meinen Job zu wechseln. Und dafür bräuchte ich halt 6.000 Euro. Ja. So bin ich halt irgendwie da reingekommen. Wegen einer Augenoperation zur Prostituierten geworden? Bitte? Ich sag, wegen einer Augenoperation bist du in das Prostituiertenmilieu gekommen. Ja, irgendwie schon. Also ich so mit einem normalen Job 6.000 Euro zu verdienen, ist schon schwer, das ist so lange anzusparen. Mhm. Was hast du vorher gemacht für einen Beruf? Ich bin eigentlich Krankenschwester. Ah ja. Ist das denn für dich jetzt eine Sache, wo du sagst, da will ich bei bleiben oder nur eine vorübergehende Geschichte? Also es ist schon eine vorübergehende Geschichte. Ich möchte auf jeden Fall also jetzt auch aufhören. Ja, nun ist das ja nicht, wir kommen auf deinen Freund gleich zu sprechen, aber ich frage dich das vorab noch. Nun ist das ja nicht so ein Job, den man mal auch mal so nebenbei machen kann oder auch mal so machen kann. Da gehört ja ein bisschen mehr zu. Fällt dir das leicht, als Prostituierte zu arbeiten? Also der Anfang war schon sehr hart, also ich war sehr, sehr aufgeregt und alles, aber irgendwie mit der Zeit wird das schon so ein bisschen Routine. Aber ja. Wobei nicht so richtige Routine, es ist schon immer noch blöd, es ist nichts Normales. Aber ja. Ist es neben der Aufregung auch ein Gefühl, zumindest vielleicht am Anfang gewesen, von Distanz, von Ekel den Männern gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Also bei einigen Männern ist es schon sehr extrem, dieses Ekelgefühl. Natürlich gibt es auch Leute, die sehr, sehr nett sind und so, aber... Es ist schon kein toller Beruf. Also arbeitest du in einem Club? Ja, genau, in einem Club, wo halt mehrere Mädchen sind. Ja. Mhm. Wie viel kommt da im Monat rum, ungefähr, an Kohle? Ja, wenn ich jetzt regelmäßig arbeite, schon so 5.000, 6.000. Ja. Eigentlich schon. Und die Augen-OP ist jetzt schon gemacht oder sparst du auf die Augen-OP? Nee, ich bin noch am Sparen leider. Also ich gebe dann irgendwie zwischendurch dann zu viel Geld aus. Ist die Verlockung. Ich mache dann mal wieder eine längere Pause, weil ich das dann nicht so durchziehen kann, weil ich dann zwischendurch nicht mehr wollte und dann irgendwie doch wieder weitergemacht habe. Und was ist denn das für eine Operation, dass die so teuer ist und dass man die selbst bezahlen muss? Ja, also die muss man grundsätzlich selber bezahlen. Also ich bin ziemlich stark kurzsichtig. Ach so. Und kann es übernehmen dann leider gar nicht. Verstehe. Aber da würde es eine Brille ja auch tun oder Kontaktlinsen. Ja, an für sich schon, nur ich wollte halt den Beruf wechseln, ich will nicht Flugbegleiterin werden und da darf man höchstens minus 3,5 Dioptrien haben. Ach so, verstehe. Verstehe. Arbeitest du jetzt als Prostituierte, als Hure, ne? Darf ich sagen? Ja, klar. Ja. Ganz heimlich oder gibt es irgendwie ein paar Freunde, Freundinnen oder sogar die Eltern vielleicht, die Bescheid wissen? Also meine Eltern wissen das auf gar keinen Fall, das habe ich mir fast gedacht. Erfahren. Ja. Und aber so 2 Freundinnen wissen das schon, dass ich das mache. Ja. So, jetzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du bist seit 3 Monaten jetzt in einer Beziehung. Genau. Glücklich. Ja, an und für sich sehr glücklich. Sehr glücklich. An und für sich ist keine Einschränkung jetzt. Also sehr glücklich. Ja, ist halt nur das schlechte Gewissen irgendwo, ne? Was erzählst du deinem Freund, was du machst? Also ich sag ihm, dass ich halt trotzdem noch als Krankenschwester arbeite. Mhm. Und der kriegt das nicht so mit, weil er halt so 200 Kilometer von mir entfernt wohnt und da wir sehen uns vielleicht einmal die Woche und dann kann man das eigentlich ganz gut verheimlichen. Mhm. Wie soll es weitergehen? Ja, das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Job als Krankenschwester. Ach, den hast du? Ja, also ab Februar fange ich halt an. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, für dich ist schon die Entscheidung gefallen, du gehst, oder willst du es nebenher noch weitermachen? Nein, das auf gar keinen Fall. Also für dich ist ganz oder gar nicht. Für dich ist die Entscheidung gefallen im Februar, das sind jetzt noch ein paar Wochen, bist du aus der Prostitution wieder raus? Ja, ganz raus. Ja. Mhm. Und das Schlechte ist halt, ich habe halt ein super schlechtes Gewissen ihm gegenüber, weil ich nicht weiß, ob ich ihm sagen soll, dass ich das mache oder besser gesagt gemacht habe, während wir schon zusammen waren, weil ich genau weiß, dass er auf das Thema natürlich nicht so besonders toll reagiert. Das ist natürlich auch hart, wenn man das als Freund dann erfährt, dass die Freundin, in die man frisch verliebt ist und groß verliebt ist, heimlich als Prostituierte gearbeitet hat. Das ist natürlich ein Hammer, wenn man das erfährt. Ja, und ich wüsste auch ganz genau, dass er dann Schluss machen will. Und das will ich natürlich nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich ihm das denn sagen soll. Und damit mein Gewissen wahrscheinlich beruhigt wäre, ich ihn aber dann verloren habe. Oder einfach Zeit vergehen lassen soll, um zu gucken, ob das dann geht, das schlechte Gewissen. Das sind genau die beiden Modelle, dass man das entweder unter den Teppich kehrt und nicht sagt. Ja. Oder eben, wenn man mit dem Gewissen nicht leben kann, dass man es dann doch ausdrückt, um klartisch zu machen. Hast du dich jetzt dazu entschieden, wegen ihm? Also er war schon mit ein Grund dafür, das will ich nicht bezweifeln, aber es war auch schon von mir selber aus, dass ich es einfach nicht mehr kann. Ja. Also ich habe ihm auch erzählt, dass ich das mal gemacht habe und er meint, ja gut, das war deine Vergangenheit. Ach so weit bist du schon gegangen. Ja, ich habe gedacht, wenn ich das wenigstens sage, dann ist mein Gewissen vielleicht ein bisschen beruhigter und ich habe gedacht, ich habe das jetzt ein halbes Jahr gemacht und seitdem wir zusammen sind, habe ich es nicht mehr gemacht. Und da hat er locker reagiert und hat gesagt, okay, das ist deine Vergangenheit, ist mir wurscht. Ja, er meinte so, ja, ist natürlich nicht toll und sowas, was du da erlebt hast und sowas, aber er meinte, das ist deine Vergangenheit und die muss ich akzeptieren. Ist immerhin, nicht toll, immerhin. Da muss ich damit klarkommen und das war dann okay. Ja, immerhin. Es gibt auch Männer, die da auch ausgeklinkt wären, wenn sie das im Nachhinein, also wenn sie erfahren würden, dass ihre Freundin früher das mal gemacht hat. Ne, da scheint er ja schon ein bisschen offener zu sein. Ja, aber ich wüsste genau, wenn er wüsste, dass ich das gemacht habe, während wir zusammen sind, da wäre es völlig aus. Ist das so? Weißt du das ganz genau? Ja, er meinte so, er hat natürlich Zweifel gehabt, ob ich das denn wirklich gar nicht mehr mache. Nein, ich mache es nicht. Ja, und wenn du es noch machen würdest, meinte er dann, dann kannst du nicht von mir erwarten, dass wir noch zusammenbleiben. Also so tolerant wäre er dann auch nicht. Und das hast du dich da aber, du hast nicht nur das verschwiegen, sondern du hast dich auch noch zusätzlich richtig in eine Lüge verstrickt, ne? Ja. So wie es gerade geschildert hast. Ja, stimmt. Jetzt ist die Frage natürlich, ob man mit so einer Gewissensbelastung in eine Beziehung gehen kann, ob man damit leben kann. Ja. Finde ich sehr schwer, muss ich sagen. Zumal die Gefahr ja auch besteht. Ich meine, es gibt die verrücktesten Zufälle auf der Welt, dass der das irgendwie von jemand anderem erfährt. Ne? Kann ja sein. Ja, kann sein. Irgendwie. Auch wenn du jetzt im ersten Moment sagst, nee, kann nicht sein, aber irgendwas, es gibt die verrücktesten Sachen. Und wie du dann da stehst, ist natürlich unbeschreiblich, ne? Ja, aber das Schlimmste wäre für mich momentan, wenn ich ihm das sagen würde, ich wüsste, dass es dann vorbei ist. Viel schlimmer irgendwie, momentan. Okay, jetzt frage ich dich, wie stark ist die Gewissensbelastung bei der Vorstellung, dass du es ihm nicht sagst? Ja, also momentan ist es noch sehr stark. Also ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, wobei ich nicht weiß, wie es ist, wenn ich jetzt da komplett aussteige und wieder einen normalen Job mache. Müsste ich wahrscheinlich erst darauf ankommen lassen, vielleicht. Also du hast nochmal klar, ich finde, das müssen wir nochmal klarstellen, zu Recht ein schlechtes Gewissen, ist klar, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Jetzt könnte man ja vielleicht erstmal einen Mittelweg wählen. Du hast deinen neuen Job ab 1. Februar. Ja. Bist genau dorthin zu dem Datum auch noch weiter arbeiten als Prostituierte? Nee, also ich bin jetzt eigentlich noch so, gibt's ja auch so Dienstpläne, ne? Also ich werde jetzt noch 2 Tage arbeiten und dann das. Okay. Ist Schicht. So, jetzt könnte man ja überlegen, du hast das jetzt erstmal für dich entschieden, du gehst wieder in deinen normalen Beruf und sagst erstmal nichts. Ja. Und beobachtest dich die nächsten Wochen und vielleicht Monate, wie stark es dich belastet. Wenn das wirklich ein permanentes Thema ist, was ich ja fast glaube, dass das so ist, dass sich das beschäftigt und du ihm gar nicht richtig in die Augen gucken kannst, dann sag es. Dann sag es mit allen Risiken. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre, dass du trotz aller Risiken jetzt es ihm sofort sagst, um sauber dazustehen, um noch eine Notbremse vielleicht zu ziehen. Aber wenn du sagst, er ist da sehr radikal, was man ja auch verstehen könnte. Ja, klar. Ne, man könnte es auch verstehen. Aber ich letztendlich dann ja glaube ich nicht, dass es eine gute Grundlage ist, in eine Beziehung, eine gute, solide Beziehung zu gehen mit so einer fulminanten Lüge. Ja, das stimmt schon. Das ist ja nicht Kleinkram. Wenn du jetzt einmal fremdgegangen wärst, dann würde ich sagen, komm, wischen wir drüber und weg. reden wir nicht drüber. Das ist ja schon eine härtere Geschichte. Ein halbes Jahr als Prostituierte arbeiten und dann noch sagen, ich tue es nicht und so weiter. Ja. Ja, ich glaube, ich warte erst mal ein bisschen ab und guck mal, was das rechte Gewissen macht. Die Tendenz ist bei mir zu sagen, ja, weicht es ihm. Vielleicht liebt er dich so sehr, dass er erstmal sehr verletzt ist und sehr traurig ist, aber dann er vielleicht das doch respektiert, deinen Mut vielleicht respektiert, dass du es ihm gesagt hast. Das kann man ja auch überlegen. Je eher du es sagst, desto mehr Mut bedarf es dafür. Vielleicht respektiert er das ja auch und sagt nach einer gewissen Zeit dann, okay, ich liebe sie sehr, sie hat Scheiße gebaut, aber ich verzeihe ihr das. Und dann hättet ihr, du könntest ganz entspannt auch die Beziehung leben. Es wäre sicher der bessere Weg für euch beide. Ja, wenn die Beziehung dann noch weitergeht. Wenn die noch weitergeht, ja klar. Aber wenn sie nicht weitergeht und überhaupt, glaube ich, hast du aus der Geschichte gelernt, ne, dass du sowas nicht machen kannst. Ja, auf jeden Fall. Klar. So, jetzt musst du für dich in dich reinhören und gucken, wie du es machst. Ja. Meine Tendenz habe ich dir gesagt, ne, wo ich intendiere. Mhm. Daniela, alles Liebe, alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Freunde. Freundinnen im Lande draußen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Patrick ist hier. Patrick ist 20 Jahre alt. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Jo. Um was geht's bei dir? Um mir geht's bei mir und zwar, meine Freundin ist 14 und ich bin 20. Ja. Und sie ist jetzt in der vierten Woche schwanger. Oh. Oh, ja. Schon mal was von Verhütung gehört? Ja, klaro. Aber? Also und zwar mit der Pille, ja, geht das gar nicht bei ihr, weil sie also irgendwelche Blutprobleme hat und da, deshalb, dann wird sie gleich mit 20 oder so, hat die Frauenärztin gesagt, einen Herzinfarkt bekommen oder so, also das geht absolut nicht und wir haben auch immer verhütet, so, aber dann natürlich nur einmal haben wir gesagt, okay, lassen wir es mal, ja und dann ist es passiert. Jetzt muss ich erstmal fragen, die Freundin ist 14, das ist ein pikantes Alter für eine Beziehung. Ja, klaro. Die ist ja eigentlich noch ein Kind. Ja klar, aber ich sag mal so, also ich fühle mich nicht für 20, nicht für 14. Also nee, darum geht's ja gar nicht. Ich frage jetzt auch erstmal in rechtlicher Hinsicht. Das ist ja ein dünnes Eis, auf dem du dich da auch bewegst. Ja, klar. Wissen die Eltern Bescheid? Ja. Dass ihr den Kontakt habt miteinander. Ja. Wissen die auch vom Geschlechtsverkehr? Die haben dem Geschlechtsverkehr auch zugestimmt. Ja. Und das Mädel war auch damit einverstanden, dass ihr miteinander schlaft. Du hast sie nicht bedrängt. Ja, auf jeden Fall. Du hast sie nicht bedrängt. Nein. Mhm. Das Problem ist jetzt so, wie wir es den Eltern sagen können. Ist sie denn ganz sicher, dass sie schwanger ist? Ja, sie war beim Frauenarzt. Sie war beim Frauenarzt. Wie lange seid ihr eigentlich schon miteinander verbunden? Also genau, ja, kann man sagen, gestern 5 Monate. 5 Monate. Da gibt es gar nichts zu reden und zu diskutieren. Dann müssen die Eltern jetzt so schnell wie möglich informiert werden, Patrick. Ja, klaro. Und es stellt sich jetzt auch nicht die Frage, wie sagen wir es den Eltern, sondern ihr sagt es ganz einfach den Eltern. Also das ist so, die Eltern sind ja getrennt und die leben auch in anderen Städten und sie lebt bei ihrer Mutter. Gut, dann ist die Mutter erstmal die erste Ansprechpartnerin. Ja, klaro. Und ich glaube, die Mutter hätte dann, glaube ich, mit der Abtreibung oder so, würde sie sagen, auf keinen Fall. Und jetzt muss ich mal fragen, wenn die Eltern oder die Mutter auch damit einverstanden war, dass ihr miteinander Sex habt, ne, und eben auch das mit dem erst 14-jährigen Mädchen, hat die Mutter denn nicht richtig die Aufklärung betrieben, wie man verhütet, dass man auch permanent verhütet und nicht eben mal einmal ausfallen lässt? Ja, das ist eine schwere Frage. Also ich sag mal so, ich habe sie ja natürlich in Jungfrau so und sie hat gleich an einem Tag ihre Mutter gesagt und die Mutter auch gesagt, gleich Frauenarzt und so, weil der Vater ist Heilpraktiker und der hat auch gesagt, ja, wegen der Pille, das geht ja nicht und so, dann sollen wir uns irgendwas anderes holen, muss sie verschreiben lassen. Und ja, die Aufklärung, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Achso, ihr habt nicht von vornherein geklärt, dürfen wir miteinander schlafen, sondern ihr habt es gemacht und dann hat sie es gesagt. Oder? Ja, genau. Ah, ja. Aber die Mutter war ja von Anfang an, hat sie gegen die Beziehung nichts dagegen. weil für ihr war die Beziehung absolut normal. Mhm. Also sie hat nicht gesagt, ja, ist schon in Ordnung und mhm. so, aber sie hat gesagt jetzt nicht irgendwie so, hey, das gibt's nicht oder so. Ich sag das jetzt nochmal, nun ist es wie es ist bei euch, aber ich sag's jetzt nochmal, ach du trägst natürlich auch als alter Kerl im Verhältnis zu deiner Freundin mit 20 Jahren eben auch eine große Verantwortung. Mhm. Dass du eben auch deine Augen auf hast und deine Wachsamkeit, dass man eben immer verhütet und sich immer schützt. Ich sage das jetzt nochmal so, das ist jetzt, ändert an eurem Fall nichts, aber vielleicht für alle anderen, die betroffen sind. Es ist natürlich immer verlockend zu sagen, ach komm, einmal machen wir mal nicht, aber nun sieht man, was draus wird. Klar. Die Mutter muss eingeweiht werden, so schnell wie möglich. Ja, auf jeden Fall, aber das Problem ist sie, weil ich glaube, die Mutter wird davon nicht begeistert sein, aber... Ja, das ist mir klar. Es ist nicht das Problem wie, es ist das Problem so schnell wie möglich, mhm. Patrick. Morgen, schon morgen. Ihr müsst euch morgen bei der Mutter... Ja, das können wir nicht. Das geht auf keinen Fall, weil sie jetzt zur Zeit bei ihrem Vater ist. Sie kommt erst Sonntag wieder. Naja, gut. Also morgen geht auf jeden Fall nicht. Gut, dann wird Sonntag sein. Mhm. Ihr müsst mit der Mutter sprechen. Und das ist jetzt alles schwierig und unangenehm und peinlich vielleicht auch. Aber da muss sofort muss die Mutter mit eingeschaltet werden. Mhm. Hast du denn dieses mit deiner Freundin auch besprochen, dass ihr so schnell wie möglich mit der Mutter sprechen solltet? Schon? Ja, wenn ich ehrlich bin, wir haben auch gar nicht darüber so richtig geredet. Sie hat mir das gesagt. Ich war natürlich geschockt, sie ja, auch. Und ja. Ihr verdrängt das so ein bisschen. Ja, klar, mhm. weil wir denken uns auch ein bisschen, also sie vor allem denkt sich so, ja, nach einer Zeit, egal. Ja, dieses Problem wird nur immer größer im wahrsten Sinne des Wortes. Das verliert sich nicht so. Ne? Ja, klar. Deswegen muss man da schnell handeln und muss schnell alle einbeziehen, die einbezogen werden sollten und müssen. Mhm. Also, ich hätte an deiner Stelle auch Schiss. Und sie wird natürlich auch Angst haben, das ist klar. Aber das müsst ihr jetzt wirklich machen. Und zwar ganz schnell. So schnell wie möglich. Ja. Ja? Mhm. Okay. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Und ja. wünsche, dass die ganze Sache ja ein einigermaßen gutes Ende nimmt. Ja. Mein lieber Patrick, mhm. am Wochenende gibt's das Gespräch. Versprichst du mir? Ja, auf jeden Fall Sonntagabend. Okay. Und grüße deine Freundin. Und grüße die Freundin herzlich von mir. Und kann ich wohl noch... Obwohl dieses grausame Gespräch wohl noch eine Autogrammkarte kriegen oder so? Ja, gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Wegen ja, okay, der Anschrift. Alles Gute, Patrick. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Angelina. Stimmt das? Angelina? Ja, ist richtig. Angelina, 24 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Hallo. Und was geht's bei dir, Angelina? Ich wollte mit dir über Mosama sprechen. Oh ja. Ich war völlig, geschockt, ja. irritiert und, als ich das heute gehört habe, als ich aufgestanden bin. Ich war auch schockiert. Was denkst du darüber? Ich finde es total traurig. Mhm. Mhm. Also, wo ich es im Radio auf der Arbeit gehört habe, dachte ich, das ist ein Scherz. Mhm. Das kann es nicht sein. Mhm. Mhm. Mosama war für mich immer, ja, ein besonderer Mensch, sage ich mal. Ja, warum? Weil er hat sich viel für Obdachlose, für... Ja. wirklich arme Leute, sage ich mal, eingesetzt. Mhm. Ne? Und vor allem, er weiß, was es heißt, arm zu sein. Weil der Vater auch Obdachloser war, ne? Genau. Und er kennt die Hintergründe. Richtig. Mhm. Vor allem, seitdem sein Vater auch den Selbstmord begangen hat, mhm. ist er selbst in diese Armut mit seiner Mutter zurückgerutscht. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich mal ganz toll an solchen Menschen, die wirklich beide Seiten kennen der Medaille. Ich finde auch, der hatte ja eine Weile so einen Ruf, dass das irgendwie so eine schrille Nummer ist und alle haben sich lustig über den gemacht. Und irgendwann, als man das so erfahren hat und als er auch mal in seriösen Talkshows aufgetreten ist, habe ich das auch zum ersten Mal mitbekommen, was das für ein engagierter Mann ist und wie viel Gutes er getan hat. Richtig. Und auch Gutes im Stillen getan hat. Vielleicht noch viel mehr, als wir alle wissen. Das stimmt. Ja, die meisten sahen ihn immer als schönen Partygast und genau. Schlagzeilen, ne? Mit Daisy und aufgepackten ja, genau. Haaren und weiß ich was. Mit seiner Perücke und wie auch immer. Oder sowas, ja. Richtig, ja. richtig. Aber er hatte wirklich zwei Seiten gehabt, ne? Lebst du in München? Nein, ich komme nicht aus München. Mhm. Ganz andere Ecke. Ich habe jetzt in den letzten zwei Stunden keine Nachrichten mehr verfolgt. Weiß man vielleicht schon irgendwas Neues? Gibt es eine Spur, eine Fährte, eine Hypothese? Soweit ich jetzt weiß, sind die noch am Ermitteln. Also es gibt keine neuen Erkenntnisse, Entschuldigung. Also er ist stranguliert, aufgefunden worden. Richtig, ne? Von seinem Chauffeur. Von dem Chauffeur. Richtig. Und es ist nichts aus dem Haus, aus der Villa geklaut worden. Das heißt, es war wirklich ein eindeutiger Mord, kein Raubmord. Genau. Ne, so war es zu hören heute. Genau. Mhm. Es wurde ja noch gemunkelt, dass er vorher am Bahnhof noch jemanden mitgenommen hatte, ne? Mhm. Mhm. Und ob es vielleicht damit zusammenhängt oder Rache, ich habe keine Ahnung. Mich erinnert das so ein bisschen an den Sedlmayr-Fall. Erinnerst du dich daran noch, an den Schauspieler? Dunkel, ja, 24, dunkel. Ja. Es kann sein, dass es irgendein Racheakt war oder irgendwie, dass ihnen ein Liebhaber irgendwie was Böses halt antun wollen oder weiß der Teufel. Und das Gleiche habe ich auch gedacht, weil umsonst geht keiner an diesem Haus vom Mooshammer und bringt ihn um. Mhm. Wenn jetzt was geklaut worden wäre, okay, wie auch immer, aber nicht ohne Grund. Mhm. Also ich habe auch ganz stark vermutet, dass da wirklich Rache hintersteckt. Mhm. Ja, es muss ja jemand sein, den er dann auch freiwillig mit reingenommen hat. Ja, ne? Er muss ihn gekannt haben. Genau, ja. Er muss ihn gekannt haben. Mhm. Also, ich bin wirklich schockiert, ganz ehrlich. Mhm. Das war sehr bewegend. Obwohl ich mit dem Mann nie was zu tun hatte, aber ich meine, es geht was verloren. Es war sehr bewegend. Ich habe im Fernsehen die Bilder gesehen, wie viele Menschen heute in München zu seinem Modehaus gegangen sind und da stille Andacht gehalten haben. Genau. Und Kerzen abgelegt haben, Blumen und so weiter. Das war schon bewegend, also das hätte ich auch gar nicht vielleicht so erwartet, aber da sieht man ja, was für ein Ansehen er auch hatte bei den Leuten und dass man ihn schon sehr gemocht hat. Das finde ich auch gut so. Sogar der Herr Storber hat eine Rede gehalten. Ne? Ja. Ich meine, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er sagt, auf jeden Fall das Original von München. Ja, genau, ja. Ach, der Oberbürgermeister. Verloren gegangen, ne? Genau, der Oberbürgermeister von München, Herr Ude, hat das auch gewürdigt. Also, die Boulevardpresse wird natürlich sich draufstürzen. Das auf jeden Fall. Und wir werden die nächsten Tage viel zu hören und zu lesen bekommen. Vielleicht auch viel Schmuddelkram, was gar nicht in die Öffentlichkeit gehört. Das denke ich auch. Aber wir wollen hoffen, dass es ein Angedenken, dass ein Andenken nicht beschädigt wird dadurch. Weißt du nur, was mich noch interessiert? Was mit der Daisy passiert? Ja, gute Frage. Mhm. Mhm. Wurde darüber eigentlich heute berichtet, wo Daisy war? Lief die da rum in dem Haus, als man ihn gefunden hat? Ich habe davon nichts mitbekommen. Mhm. Von der Daisy habe ich nichts gehört. Mhm. Also das möchte ich echt mal wissen, was ist mit dem Hund passiert. Na, vielleicht hat er irgendwie doch einen guten Freund oder eine gute Bekannte, die den Hund dann an sich nimmt. Und wollen wir hoffen, dass er auch ein gutes Testament gemacht hat und das nicht so überraschend kam. Ich wollte nämlich gerade sagen, da bin ich auch gespannt, wer jetzt wirklich was bekommt. Ich denke mal, er wird auch viel an Stiftungen, wie auch immer, gespendet, nicht gespendet, sondern vererbt haben. Du bist du sehr informiert über ihn auch? Ich hab vieles verfolgt. Ja, ich muss mir was fragen, was ich nicht weiß. Ich weiß wirklich nicht, wie es kommt, dass dieser Mann so wahnsinnig viel Geld verdient hat. Er ist ja nicht so ein Modezar wie Karl Lagerfeld oder so. Weißt du das, wie das gekommen ist? Was ich am Rande mitbekommen habe, ist das, dass er wirklich schrille Kleidung gemacht hat. Ne? Ja. Und er muss in den 60er Jahren, meine ich, in den 60er Jahren war das, auf viele Messen, Ausstellungen gewesen sein und muss sich durch diese schrille Kleidung wirklich einen Namen gemacht haben. Also, und damit hat er sein Vermögen da gemacht. Er muss sich langsam aufgearbeitet haben. Das kam nicht auf einmal. Mhm. Das kam erst, wie gesagt, wo sein Vater sich umgebracht hatte und er mit seiner Mutter in die Armut zurückfiel. Mhm. Da fing er wirklich an, noch kreativer zu werden. Ne? Ah, ja. Um wieder. Mhm. Ja. Also hundertprozentig weiß ich es jetzt auch nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir wirklich leid tut. Und Leute, die bisher mal falsch über ihn gedacht haben, sollten jetzt mal nachdenken, wie sie gedacht haben. Mhm. Also. So, und wir sind alle sehr gespannt, was bei den Ermittlungen der Polizei herauskommt. Da bin ich auch mal gespannt. Sehr. Wenn es geklärt werden kann. Ja. Was ich wirklich hoffe. Ja, wahrscheinlich werden die sich richtig reinknien. Bei so einem prominenten Menschen macht man das dann schon eher. Ich hoffe es. Angelina, alles Gute. Ja, danke, super. Domian, bekomme ich ein Autogramm von dir? Ja, nächste bitte auf und wir rufen dich nochmal an. Super, und deine Regie ist wirklich super klasse gewesen. Dankeschön, da freuen die sich. Okay. Ich richte es aus. Tschüss. Danke, tschüss Domian. So, meine Lieben, nächste Woche, ich will euch ein bisschen was erzählen, was wir nächste Woche vorhaben. Nächste Woche haben wir ein Thema. Das Thema heißt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich habe mein Gesicht verloren. Im übertragenen Sinne und auch im wahrsten Sinne des Wortes. Darum soll es gehen. Und nächste Woche Samstag habe ich als prominenten Gast in meiner Sendung im WDR-Fernsehen Stefan Raab. Morgen gibt es keine Promi-Sendung wegen Karneval, wegen einer Karnevalsübertragung. Nächste Woche Samstag Stefan Raab bei mir zu Gast. Melanie, 23 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Melanie, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe seit gestern Abend hat sich mein Freund nicht mehr gemeldet. Ja, gestern Abend? Ja, der hat mir gestern Nachmittag hat er mich angerufen, sagt, der ist Fernfahrer und er sagte mir halt, dass er halt weg müsste, halt nach Holland oder so. Mhm. Ja, und dann habe ich nochmal um 19 Uhr eine SMS gekriegt. Mhm. Und heute Morgen stand der Chef vor der Tür und hat gesagt, ja, wo ist denn Ihr Freund? Der ist nicht bei der Arbeit, der LKW steht da, seine gesamten Klamotten sind raus. Ach. Sprich, Portemonnaie, Pass, Klamotten, alles. Was war in der SMS? Was stand in der SMS? Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Bis morgen, ich melde mich bei dir. Ach so, also eine belanglose. Ja, also relativ belanglos. Also ohne Informationen, so meine ich, also aus denen man irgendwas schließen könnte. Gar nichts. Hm. Jetzt machst du dir richtig Sorgen. Das könnte man so sagen. Ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Ist die Polizei benachrichtigt? Ich habe da angerufen und habe denen das so erklärt, so was, was ich weiß. Hm. Aber die sagten halt zu mir, ich sollte erst noch einen Tag abwarten. Hm. Weil auch wenn sie ihn jetzt, sagen wir mal, finden würden, sagen, tun sie mir nicht, wo er ist. Das ist irgendwie, keine Ahnung, von der Polizei so vorgegeben, dass sie das dann halt nicht sagen. Ja. Aber es ist ja schon sehr bedenklich, dass er... Wie lange arbeitet er bei dem Arbeitgeber? Da arbeiten tut er seit Mai. Mhm. Jetzt hat er Mitte des Jahres, also letzten Jahres, einen LKW-Führerschein gemacht. Mhm. Ja, und seitdem hat er sich eigentlich immer verändert. Also der... Ich kann das schlecht beschreiben. Aber ist es bei der Firma, ist er seit Mai, oder? Da ist er seit Mai. Und die haben ihn halt finanziell unterstützt, dass er halt seinen Führerschein machen kann. Ach so, das war halt ein Lebenstraum gewesen. Das heißt, er hat ein gutes Verhältnis zu dem Chef? Relativ. Und hat ihm die Arbeit Spaß gemacht? Ja, das ist ja, wie gesagt, sein Lebenstraum gewesen. Mhm. Ne? Und ich habe schon da, wo er gebürtig wegkommt, schon die Hölle heiß gemacht. Und irgendwie kommt mir das so vor, als ob alle was wissen, nur ich nicht. Ach, das ist ja noch merkwürdiger. Ja, er ist letztes Jahr, sind wir zusammengekommen im Januar. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, Moment, das, was mich jetzt schluckt, ich meine, du hast die Hölle ausgemacht, da, wo er herkommt. Das heißt, du hast mit bekannten Freunden, Nachbarn gesprochen. Oder ja, wie? Mit seiner Schwester, seinem Bruder, seiner Mama. Also mit ganz nahen Leuten. Und da hast du den Eindruck, dass die irgendetwas wissen, was du nicht weißt. Ja, ist gut, es kann auch nur so rüberkommen, ich weiß es nicht, man ist ja auch ein bisschen aufgeregt, wenn man nicht okay, weiß, aber man kriegt ja mit, ob die Mutter, die Schwester, der Bruder, ob die auch schockiert sind, besorgt sind, Angst haben. Hatten sie das? Ich weiß nicht, ich hatte da auch keinen Kopf für, ich habe da nicht mehr geheult als alles andere. Mhm. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er sich letztes Jahr auch von seiner Frau getrennt. Ja. Und ich bin eigentlich der ganz starken Befürchtung, dass er da zurückgegangen ist. Aber weißt eigentlich du? Nur wegen seinem Sohn, weil er da eine ganz enge Bindung zu hat. Ja, weißt du denn, wo die Frau wohnt? Nee, das weiß ich. Das weißt du? Das weiß ich. Und ich weiß auch von Bekannten, die da vorbeigefahren sind, dass die nicht da ist. Mhm. Die geht nicht ans Handy dran, die meldet sich auf keine SMS nicht. Das heißt, du hast gar nicht so eine große Sorge, dass ein Verbrechen vorliegt? Nee, das gar nicht. Das gar nicht? Nee, weil ich habe, wie gesagt, er ist Fernfahrer und dann musste heute ein anderer die Tour fahren. Mhm. Und den kannte ich auch und habe ich da angerufen und habe gefragt, was da im LKW ist. Mhm. Und da sagt er, oder beziehungsweise was da nicht ist. Und da sagt er mir halt, dass keine Klamotten drin sind, das Foto von seinem Sohn ist raus. Aber merkwürdig ist doch, dass er quasi seinen Job hinwirft, seinen Traumjob. Ja, das ist es ja gerade. Das ist ja sehr merkwürdig dann. Ja, vor allem war er auch super glücklich auf seinem Bock in dem Sinne und... Mhm. Aber mich wundert das, dass du so ganz klar sagst, nee, Verbrechen ist das nicht. Das ist irgendwas Privates. Das kann ich mir nur vorstellen, weil einer entführt wird oder sonst irgendwas, sagen wir mal, der nimmt ja nicht seine Klamotten mit. Ja, das stimmt schon, ja. Hast du recht. Und er hat dann sein LKW auf dem Firmenhof abgestellt. Die Klamotten könnte man vielleicht noch denken, aber mit dem Bild, das ist wirklich überzeugend. Das Foto nimmt man da nicht raus und... Ja, und auch sein Pass, der ist ein Engländer und der hat jetzt halt keinen deutschen Pass, sondern einen englischen Pass. Also der hat ist sich auch, wie gesagt, ein Heiligtum und das nimmt er dann halt auch, hat er auch halt mitgenommen. Du glaubst, der hat sich aus dem Staub gemacht? Aus welchen Gründen auch immer? So ungefähr, ja. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Am 7. Januar ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Und du stehst jetzt da, weißt gar nicht, was du machen sollst. Wenn du ihn anrufst, ist das Handy ausgeschaltet? Ja, das war heute Morgen ruhig, beziehungsweise ich hatte heute Nacht schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, wie das gestern Abend, also den Abend abgelaufen ist. Mhm. Und ich bin auch erst um 3, 4 irgendwann eingeschlafen. Mhm. Und dann morgens um 8 klingelt, wie gesagt, sein Chef. Mhm. Ja, wo ist der denn? Und ich hatte irgendwie sowas im Gefühl gehabt, aber natürlich denkt man da nicht dran, dass es dann auch wirklich so passiert. Mhm. War denn die letzte Zeit, waren denn irgendwie Spannungen zwischen euch in der Luft? Gar nicht irgendwie. Also wir hatten letztes Jahr einen etwas größeren Stress gehabt. Mhm. Na, das hat sich aber eigentlich relativ schnell wieder gelegt. Das heißt, du würdest sagen, eigentlich war die Beziehung gut und glücklich die letzten Wochen. Ja, er hat mir halt die Woche auch im Laufe der Woche immer am Telefon gesagt, dass er mich liebt, mhm. dass er mich vermisst und hast du nicht gesehen und dass er möchte, dass ich bei ihm bin. Umso schlimmer alles jetzt. Ja, also ich weiß. Und jetzt sitzt du da quasi in der Falle und kannst gar nichts großartig machen. Das, was du machen kannst, ist, dass du nochmal Kontakt aufnimmst zu den Verwandten. Das habe ich schon alles versucht. Naja, ich bin da eigentlich schon seit Stunden mit am Telefonieren. Die Einzige, die ich halt in Hand kriege, das ist die Schwester, ja. die momentan auch nicht keinen Kontakt zu ihm hat. Mhm. Und okay. Bei dem restlichen ist das Handy aus, ne? Okay, dann sagen wir mal so, wenn du glaubst, dass kein Verbrechen vorliegt, das ist ja schon mal beruhigend, dann würde ich jetzt erstmal noch einen Tag verstreichen lassen. Mhm. Oder vielleicht auch zwei. Und dann würde ich nochmal Kontakt aufnehmen mit der Familie und denen ganz klar sagen, pass mal auf, Leute, ich will hier keinen Druck machen, ich will ihn auch nicht unter Druck setzen. Ich möchte nur wissen, woran ich bin. Sag mir, was los ist. Ja, das habe ich ja seiner Ex-Frau auch geschrieben. Ich habe halt geschrieben, dass er sich melden soll. Ich will nur wissen, was Sache ist, damit ich weiß, woran ich bin, weil ich will nicht dumm sterben, in Anführungsstrichen. Du hast ja einen Brief geschrieben, der Frau? Ja, eine SMS. Ach, du hast sogar die Handynummer von der Ex-Frau? Ja, ich kenne die insgesamt seit 4 Jahren. Ja. Und da waren die beiden noch zusammen. Mhm. Ich habe mich vor ungefähr 4 Jahren in ihn verliebt. Verstehe. Hat mir das aber nicht gesagt. Er hat sich vor 4 Jahren auch in mich verliebt, hat auch nichts gesagt. Mhm. Und hat vorletztes Jahr, im September war es dann so weit gewesen, dass wir aus dummen Sprüchen heraus eigentlich dann unsere Gefühle zueinander preisgegeben haben. Und so, das heißt, im Moment kannst du wirklich dann nicht großartig weiter was tun. Du musst nicht jetzt, wirklich. Nee, ich meine, es ist ja nur erstmal ein Tag. Ich würde mich. Ja, gut, aber er ist eigentlich, also ich kenne ihn und er ist eigentlich nicht der Typ, der irgendwie lang und klanglos abhaut. Ja, aber offensichtlich schon. Nee, das ist ja normalerweise nicht dafür. Ja, gut, aber offensichtlich ist es jetzt doch so der Fall. Ne? Ja. Manchmal guckt man in die Menschen nicht rein, was da los ist. Ich würde jetzt auch erstmal abwarten. Dann aber nochmal, vielleicht morgen, übermorgen, doch Kontakt mit der Familie nochmal aufnehmen. Vor allen Dingen, wenn du den Eindruck hast, die wissen irgendetwas. Das könnte dich ja doch schon sehr erleichtern. Dass er das dann alles so gemacht hat, finde ich schlimm genug. Wenn er jetzt wieder heimlich zu der Frau zurückgegangen ist, wie auch immer, was auch immer da los ist, ist das ein ganz mieses Verhalten seinerseits, dass er sich feige aus dem Staub macht. Ganz schlimm, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja. Aber zu deiner Beruhigung wäre es natürlich gut zu wissen, woran du bist. Das ist natürlich völlig klar. Ja, und da wird die Polizei auch nicht groß was unternehmen, wenn die diese Zusammenhänge erahnt, dass es eine reine private Geschichte ist. Und was wollen die da auch machen? Ja gut, wir haben halt gesagt, wir können in dem Sinne die Suchanzeige aufnehmen. Mhm. Wir hätten sich auch halt mit der Wohnortpolizei in dem Ort halt da in Verbindung gesetzt und hätten dann geguckt, dass diese Familie ist auch eine etwas bekanntere Familie in dem Ort. Mhm. Also Melanie, warte mal noch einen Tag, 2 Tage ab und geh nochmal an die Familie rein von ihm. Das würde ich jetzt vorschlagen, mehr kannst du nicht machen. Nee, einfach nur dumm rumsitzen. Ja, das ist natürlich schlimm genug, kann ich gut verstehen, aber er muss jetzt durch, glaube ich. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Nele ist hier. Nele ist 42. Hallo Nele. Hallo. Ja. Hallo. Ich grüße dich, hallo. Um was geht's bei dir? Deine Sendung macht mich schlaflos. Meine Sendung macht dich schlaflos? Ja. Inwiefern? Es ist total witzig. Ich bin vor ein paar Jahren umgezogen. Ja. Dadurch hat sich mein Lebenswandel etwas gewandelt, was zur Folge hatte, dass ich nicht wie normalerweise um 12 Uhr zu Bett gegangen bin. Was sehr gesund ist. Genau. Mhm. Sondern das hat sich dann immer bis 1-2 Uhr hingezogen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch deine Sendung angeschaut und fand es total faszinierend, wer da alles anruft und wie das da so abläuft. Und inzwischen kann ich nicht mehr schlafen, ohne die Sendung gesehen zu haben. Es ist wie so ein Ritual. Ja. Also der Tag ist zu Ende. Ja. Wenn ich dich gesehen habe. Ja. Dann kannst du schlafen, wenn ich gehört habe. Ja. Ja, das Problem ist, es kommt darauf an, wie die Sendung gelaufen ist, wer da angerufen hat. Und da kommt es auch mal vor, dass ich gar nicht schlafen kann. Ja. guckst du uns aus dem Bett? Liegst du schon im Bett oder sitzt du auf der Couch? Ich sitze auf der Couch. Ja, ja. Genau. Und das hat sich jetzt zu einer richtigen Schlafstörung entwickelt. Oh. Und wenn ich um 12 Uhr ins Bett gehe, ja, werde ich tatsächlich um 1 Uhr wach, ja, und stehe ich auf, dann gucke ich die Sendung, ja, und dann bin ich zufrieden. Es ist total verrückt. Schlimm wäre aber jetzt, wenn du dann danach überhaupt gar nicht mehr schlafen könntest. Aber das ist hoffentlich nicht der Fall. Abgesehen, wenn irgendwelche heftigen Sachen hier passiert sind. Gut, ich kann schon schlafen, aber das zieht sich dann so manchmal bis halb drei, ja, manchmal bis halb vier. Und wir sind schuld, ich bin schuld. Absolut. Was machen wir da? Ja, die Sendung, die Sendung ausfallen. Also wann musst du denn morgens raus? Ja, so um halb sieben. Oh, so früh? Ja. Dann ist das natürlich wirklich hart. Da habe ich morgens Domian-Augen. Dann, was machst du vom Beruf? Ich wollte mich jetzt ein bisschen schützen. Okay, okay, muss ich sagen. Also das ist natürlich dann wirklich heftig, wenn man so früh raus muss und dann so lange im Fernsehen, also wach gewesen und so Fernsehen geschaut hat oder so. Ja. Also, da müsste ich mich eigentlich bemühen, dass wir zum Schluss immer noch ein nettes Thema haben, damit wir euch so in die Nacht entlassen können und dass es nicht zu schlimm, zu traurig oder zu dramatisch ist. Ja, was noch witzig ist, so im Freundes- und Bekanntenkreis habe ich das auch zum Teil mal angesprochen, hatte dann die Lache auf meiner Seite. Und dann fingen die Leute plötzlich an zu erzählen über Schlaf und Schlafen, wie sie schlafen. Mhm. Also erwachsene Männer, die zum Beispiel eine lange grüne Ikea-Schlange zusammenrollen, um den Kopf reinzubetten. Ja. Und Frauen mit Wollschafen, Kuscheltieren. Ja, ja. Und also ich fände das Thema Schlafen auch mal ganz interessant. Finde ich auch ganz, ich bin ja auch so ein schlafgestörter Mensch und ich finde das hochinteressant. Das kommt von deiner Sendung. Ja, das kommt von deiner Sendung. In der Tat, ja. Was für Rituale Menschen haben, um in den Schlaf zu kommen, was sie mit ins Bett nehmen, wie sie sich zudecken, wie die Betten gestaltet sind und was sie denken beim Einschlafen. Manche Menschen haben ja ein festes Ritual beim Denken, wenn sie im Bett liegen. Die denken immer, ich habe einen Freund, der denkt immer dasselbe, hat er mir erzählt. Und das bringt ihn so allmählich in den Schlaf. Das hat er 100.000 Mal schon gedacht, irgendeine Szenerie, der denkt er sich aus und dann kommt er dadurch in den Schlaf. Also das ist ein ganz irres, interessantes Thema, finde ich auch. Ja, das könnte man. Nele, wir greifen das auf und werden es irgendwann mal machen. Ich hoffe, dass ich dir nicht zu viel Schlaf raube. Ich freue mich natürlich, dass du eine treue Zuschauerin bist. Danke. Du bist ein hessisches Mädchen, ne? Kann das sein? Ich höre es so ein bisschen in der Sprache. Nicht direkt. Nee, nicht direkt. So an der Grenze. Ah, siehst du. Eine Mixtur. Eine Mixtur. So, liebe Nele, dann wünsche ich alles Gute und wünsche guten Schlaf nachher. Das wünsche ich auch. Und gute Schlaferholung und am Wochenende, da sind wir ja nicht da. Genau. Ja, genau. Tschüss, Nele. Okay. Tschüss. Tschüss. Mann, oh Mann, was wir anrichten. Jasmin, 28, hallo. Hallo. Ja, Jasmin, dein Thema. Ja, ich bin im Moment in einer festen Beziehung. In einer was? In einer festen Beziehung. In einer festen Beziehung. Mhm. Genau, und habe jetzt einen verheirateten Mann kennengelernt. Wie lange bist du in deiner festen Beziehung schon? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Ja. Wow. Gute Leistung. Ja. Und hast aber jetzt einen neuen Typ kennengelernt und dann auch noch einen verheirateten Mann? Genau. Wie lange, und hast mit dem schon eine Affäre am Laufen? Also wir kennen uns jetzt seit 5 Monaten, ja, haben eigentlich bisher immer nur miteinander telefoniert, ja, und haben dann irgendwann beide mal den Entschluss gefasst, dass es vielleicht doch mal besser ist, wenn man sich einfach mal sieht, am, ja, Abend mal miteinander was essen geht, damit man sieht, ob man sich im Prinzip riechen kann. Achso, ihr habt euch noch gar nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen? Zuvor eigentlich nur mal kurz eigentlich. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Durch seinen besten Freund. Und das war aber im realen Leben, oder? Das war real. Also einmal real gesehen und dann immer nur telefoniert. Genau. Mhm. Wir haben uns eigentlich kennengelernt durch seinen besten Freund, der sich in mich verliebt hatte. Ach so. Aber in den hast du dich nicht verliebt. Genau. Mhm. So, und jetzt telefoniert ihr seit 5 Monaten? Ja. Ihr habt euch noch keinmal getroffen? Einmal jetzt. Einmal? Einmal. Und ist da was gelaufen? Ja. Also es gab auch Sex? Ja. Bist du verliebt in den? Ja, ich weiß jetzt einfach nicht, was ich machen soll. Und zwar deswegen, er ist ja eben verheiratet und das auch schon relativ lange. Mhm. Er hängt an seiner Frau. Hat er Kinder? Nein. Nein. Mhm. Er hängt an seiner Frau. Wie ist denn die Ehe? Ist die noch intakt? Ja, die hatte einen Wackler vor Jahren. Ja. Und er sagt einfach, dass der Riss, wo damals entstanden ist, noch nicht gekittet ist oder vielleicht auch nicht mehr gekittet werden kann. Mhm. Mhm. Also ganz eindeutig, unglücklich ist er nicht in der Ehe. Nicht unbedingt. Mhm. So, jetzt haben wir über ihn so viel geredet, aber du bist ja auch in einer festen Beziehung seit 10 Jahren. Ja. Wie kommt es, dass du dich auf so eine Geschichte mit einem anderen Mann, egal ob nur verheiratet oder nicht verheiratet, eigentlich einlässt? Das Problem in meiner Beziehung ist im Prinzip genauso das gleiche Problem, wie er hatte. Mhm. Erklär es mir genauer. Gab es da auch einen Vertrauensriss irgendwie? Genau, beide Partner sind im Prinzip fremdgegangen. Ach so. Hatten beide eine Affäre. Mhm. Und danach habt ihr euch aber wieder zusammengefunden? Genau. Und habt gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht, machen wir nicht nochmal. Ja. Warum ist es zu der Affäre gekommen? Sowas fällt ja auch nicht aus heiterem Himmel. Aus Unzufriedenheit in der Beziehung? Aus verschiedenen Problemen in der Beziehung selber, ja. Nennen wir mal das Hauptproblem in der Beziehung. Das Hauptproblem in meiner Beziehung war eigentlich, dass ich aufgrund von Misstrauen, Eifersucht, Schlägen... Schlägen sogar? Ja, mich in der Beziehung ziemlich zurückgezogen habe. Das heißt, dein Freund schlägt dich? Er hat mich geschlagen, ja. Oft? Ja, war relativ oft. Aber irgendwann hat es dann einfach mal aufgehört. Und das hat bis heute angehalten? Er schlägt dich heute nicht mehr? Nicht mehr, nein. Mhm. Aber der ist natürlich viel kaputt gegangen, ne? Ja. Hat er dich heftig geschlagen? Ach, es ging. Naja, es ging ins Gesicht. Ja. Mhm. So, dass du mal im Krankenhaus gelandet bist? Nee. Nee. Mhm. Ich bin mal zum Arzt gegangen, ja, weil eine Wunde offen war, aber ansonsten. Mhm. Immerhin, er hat dir eine offene Wunde ins Gesicht geschlagen. Ja. Mhm. Wie lange hält er sich jetzt zurück in Sachen Gewalt? Mhm. Seit 3 Jahren. Mhm. Gibt es da noch Glück zwischen euch? Ja. Also ich habe mir damals einfach mal gedacht, wo das rauskam mit der Affäre, und er dann die Affäre beendet hat und wir uns wieder zusammengerauft haben, habe ich mir irgendwann mal gedacht, wir haben so viel durchgemacht und sind doch noch beieinander. Mhm. Und dadurch, dass es dann auch besser wurde in der Beziehung selber, habe ich das dann auch irgendwann mal mit der Affäre dann verkraftet gehabt. Ja, okay. Der Gewalt im Prinzip auch. Das ist eine lange Antwort auf meine Frage, ob es noch Glück zwischen euch gibt. Ja. Liebst du diesen Mann? Ja. Aber seit neuestem sind einfach Gefühle für den anderen Mann zusätzlich noch da. Schläfst du mit deinem Freund? Ja. Ist das für dich noch befriedigend und schön? Ja. Ja. Und er ist auch zärtlich und einfühlsam jetzt mit dir oder eher nicht so? Doch, das ist eigentlich auch wieder da. Ich hatte nach der Affäre zwar ein Problem auf dem Gebiet mit ihm, weil ich einfach die andere Frau nicht vergessen habe können. Aber mittlerweile geht's wieder. Aber du hattest damals ja auch eine andere, ne? So hast du gerade verstanden. Ihr beide hattet eine Affäre. Nee, nur er. Ach, nur er. Ach so, da habe ich das missverstanden. Jetzt hast du eine Affäre. Oder da bahnt sich was an. Da bahnt sich was an, ja. Ich glaube ja immer, Jasmin, wenn sich so etwas in einer Beziehung anbahnt, ist das für mich immer ein Indiz, dass doch eine Beziehung nicht so hundertprozentig funktioniert. Dass man sich auf eine Affäre einlässt, wenn man unzufrieden ist in seiner Beziehung. Und das ist ein Indiz dafür, dass da was nicht in Ordnung ist. Und nach dem, was du mir jetzt alles so erzählt hast, ist da ja eine ganze Menge schiefgelaufen. Du hast dir das vielleicht hinterher wieder hingebogen. Oder vielleicht, das klingt jetzt so negativ, es hat sich vielleicht auch hinterher wieder etwas hingebogen. Aber vielleicht ist doch eine große Unzufriedenheit, eine tiefe Verletzung übrig geblieben von all dem, was du da mitgemacht hast. Und das daraus resultiert die Sehnsucht nach einem anderen Menschen. Sonst hättest du dich ja gar nicht darauf eingelassen, jetzt 5 Monate mit dem zu telefonieren. Wenn du wirklich glücklich wärst in deiner Beziehung. Wie war denn das für dich jetzt? Ich gehe davon aus, dass du deinem Freund all die 10 Jahre treu geblieben bist. Wie war das für dich, jetzt nach 10 Jahren mit einem anderen Mann zu schlafen? Schön. Schön. Mhm. Hast du währenddessen an deinen Freund gedacht? Nein. Einen Tag später hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Mhm. Aber in der Situation hast du dich fallen lassen. Hast es genossen. Da habe ich es genossen, ja. Wir haben auch beide irgendwie gedacht, wo wir dann gesagt haben, es ist vielleicht gut, wenn man sich einfach mal in Natur jetzt mal trifft zusammen. Ja, klar. Wir haben irgendwie beide die Hoffnung gehabt, dass man sich vielleicht wirklich nicht riechen kann in Natura. Dass sich die Sache von alleine erledigt quasi. Genau, dass sich das einfach von alleine die Luft auslöst. Würdest du sagen, hast du so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, wenn du an den neuen Mann denkst? Ja. Ja, wie sich das so anhört, Jasmin, habe ich wirklich den Eindruck, dass da schon vieles kaputt ist in der alten Beziehung und dass du eine Sehnsucht nach einer neuen Liebe hast. Aber das musst du für dich erstmal klar sehen, ob das wirklich so ist, und dann musst du eine Konsequenz ziehen. Und ich würde auch ganz unabhängig davon, ob der Mann verheiratet ist oder nicht, würde ich die Konsequenz an deiner Stelle in deinem Leben erstmal ziehen. Nämlich die Frage, die dich beschäftigt in erster Linie ist, wie gehe ich damit jetzt um? Bleibe ich bei meinem in meiner 10-jährigen Beziehung? Oder gehe ich da raus? Wenn du da rausgegangen bist, bist du ein freier Mensch. Ich würde das Rausgehen nicht davon abhängig machen, ob dein neuer Freund auch rausgeht. Das ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du ein Leben findest, wo du dich wirklich wohlfühlst. Und wenn du dich in der alten Beziehung nicht wirklich wohlfühlst, ist das eigentlich eher ein Gefängnis. Ich will es dir nicht einreden, ich sag das jetzt nur mal so, weil mir das so ein bisschen so vorgekommen ist. Gibt denn der neue Freund, signalisiert der denn in irgendeiner Weise, du hast es ja gerade schon so ein bisschen erklärt, dass er schon eigentlich auch gerne mit dir zusammen sein würde wollen? Ja, es ist einfach so, die Punkte, wo in unserer jetzigen Partnerschaft nicht stimmen, die stimmen einfach bei uns beiden. Wir können miteinander reden, man rennt vor den Problemen nicht davon, man spricht miteinander, das ist beides bei uns ein Problem in der Partnerschaft, wo einfach nicht so funktioniert. Ja, siehst du, jetzt hast du es sogar noch benannt, was bei euch nicht so läuft. Ja. Und das ist bei ihm auch so. Bei ihm in der Ehe genauso, ja. Das sind ja eigentlich ganz gute Voraussetzungen, wenn ihr beide euch jetzt finden würdet, etwas Neues aufzubauen. Ja. Ich würde dich ermutigen, aufgrund dessen, was ich jetzt gehört habe, ich würde dich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Aber möglichst bald dann auch mit offenen Karten zu spielen, oder sehr, sehr, sehr bald mit offenen Karten zu spielen, deinem Freund gegenüber. Lass es nicht parallel laufen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für dich, vom Selbstwertgefühl auch. Ja, ich möchte auch so, um Gottes Willen, nicht weiterleben, weil das schlechte Gewissen ist natürlich auch schon sehr, sehr groß. Ja, man steht für sich selbst schlecht da und man hat das schlägt auf das Selbstbewusstsein nieder, das ist alles nicht richtig. Wenn du diesen Mann liebst, diesen Neuen, dann lieb ihn. Dann sag es deinem jetzigen, langjährigen Freund. Und dann wird die ganze Sache, alles wird dann in Bewegung kommen. Und wohin es führt, das wird man dann sehen. Das würde ich dir dazu sagen, zu deinem Fall. Okay. Ja. Jasmin, alles Gute. Dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Silke, 21 Jahre alt. Hallo Silke. Ja, hallo Domian. Ja. Dein Thema. Mein Thema. Ein Thema, das sehr viele beschäftigt. Ich bin 21 und habe eine Beziehung mit einem 48-jährigen Mann. Was sehr viele beschäftigt. Du meinst, das betrifft viele Leute? Ja, denke ich schon. Du meinst, also viele 21-jährige Frauen haben Verhältnisse mit 48-jährigen Männern? Nein, viele Frauen haben wahrscheinlich Verhältnisse zu sehr viel älteren Männern. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Wie lange hast du das Verhältnis schon? Seit 6 Monaten. Ja. Ist denn der 48-jährige Mann frei oder ist es genauso eine Geschichte wie gerade, dass er verheiratet ist? Er ist verheiratet, hat 2 Kinder, lebt noch unter einem Dach mit seiner Frau, ist aber schon seit einigen Jahren getrennt von ihr. Ach so, das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung für euch. Ist es auch, sonst wäre ich die Beziehung nicht eingegangen. Ja, aber du hast ja noch angerufen, irgendwas stimmt nicht, oder? Gibt's? Ja, und zwar aus dem Grund, es ist eben sehr schwer, auch damit umzugehen für mich. Auch aus dem Grund, da man sich nur 2-mal in der Woche sieht. Ja. auch das Vertrauen ist bei mir einfach, ich hätte es gern, aber mein Herz vertraut ihm einfach nicht ganz. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns nicht oft sehen. Ja. Und heute Abend hat sich bestätigt, dass ich ihm doch nicht so vertrauen kann, weil ich mit ihm telefoniert habe und seine Frau kam rein und hat ihm eine Szene gemacht. Mhm. Und er hat das Handy angelassen, ich habe das alles mitbekommen. Und da war für mich klar, dass, dass irgendwas nicht stimmt. Dann sind die offensichtlich nicht getrennt, wie du es gerade gesagt hast. Dann könnte ihr es doch egal sein, was er, eben, was er macht. Das habe ich auch gedacht, das könnte ihr egal sein. Ja. Warum lebt er mit der Frau noch zusammen, wenn die getrennt sind? Weil sein Sohn erst 12 Jahre alt ist und der ist, also der liebt seinen Vater über alles. Und ja, aber die Verhältnisse scheinen nicht wirklich klar zu sein. Ne? Weil die Frau war eifersüchtig, du hast es mitgehört. Anscheinend war sie eifersüchtig, wobei eigentlich jeder weiß, auch in unserem Freundeskreis und in seinem Freundeskreis, dass die wirklich, also schon lange, weiß ich auch von anderen, von sehr guten Freunden, wirklich gar nichts mehr haben. Dass die also wirklich nur noch geschäftlich, auch wegen Geld und alles, wegen der Firma, wirklich nur noch aus dem Grund wegen der Kinder zusammen wohnen. Aber offensichtlich nicht, ne? Ich meine, wenn das richtig abgeklärt ist, ist das ja gar kein schlechtes Modell. Aber dann müssen beide Seiten wirklich auch sehr locker sein, wenn der ehemalige Partner einen neuen Partner mitbringt, ins Leben bringt. Eigentlich schon. Eigentlich und er hat auch vor 2 Wochen mit mir über Kinder gesprochen, dass er sich mit mir eine Zukunft aufbauen will. Er wird dieses Jahr noch ausziehen. Mhm. Das war alles geklärt, auch mit unseren Familien. Und er hat sich auch schon eine Wohnung genommen. Und so, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll, weil ich bin auch ein Mensch, ich bin sehr stolz. Und ich meine, wenn er sich schon eine Wohnung genommen hat, das ist ja schon mal ein Schritt, dass er es ernst meint. Finde ich. Ja. War für mich auch, war für mich auch so. Ja, das würde mich jetzt an deiner Stelle auch irritieren, die ganze Geschichte. Aber das sagt ja nicht, dass er mit seiner Frau noch was hat. Das sagt aus, dass die Verhältnisse da nicht wirklich klar sind. Das glaube ich ihm, also ich glaube ihm auf jeden Fall, dass er mit seiner Frau nichts mehr hat. Mhm. Misstraust du ihm denn, dass er vielleicht noch mit anderen jungen Frauen was heimlich hat? Das ist eben das Problem. Ah, ja. Das glaube ich ihm natürlich, ich versuche ihm zu glauben, weil... Mich macht es ein bisschen stutzig, wenn er, ihr seid 6 Monate erst zusammen, sagst du, ne? Ja. Wenn er da schon anfängt mit Kindern. Ich meine, das ist ja so ein emotionales Thema. Wenn man so frisch mit jemandem zusammen ist und dann gleich rumschwärmt, ich könnte mir vorstellen, mit dir Kinder zu haben, kann man natürlich den anderen sehr, sehr platt machen und bluffen auch. Man kann ja auch... Das war bei mir nicht so, weil wir hatten uns vorher schon gekannt. Ach so. Weil er ist Physiotherapeut und hat meinen Vater behandelt, als er sehr krank war. Und das ist das erste Mal für mich, weil ich auch sehr oft schon eine Enttäuschung erlebt habe im Leben, auch jetzt nicht nur in Beziehungen, sondern auch so, war das für mich ein Mensch wirklich so, es sagen auch alle, ihr habt euch gesucht und gefunden sozusagen. Ich meine nur, sowas kann man auch als Köder sagen. Ne? Sowas kann man auch als Köder hinlegen. Wenn man das, nach dem Motto, wenn das derjenige zu mir sagt, muss er mich ja wirklich toll und ganz groß lieben. Ne? So könnte es ja auch... Das habe ich auch gedacht und das mit dem Kinderwunsch von ihm mit 48, also für mich war klar, dass er mit 48 keine Kinder mehr haben will, wenn er schon 2 hat und das war für mich eigentlich schon ein Liebesbeweis, wenn er zu mir sagt, ich will mit dir zusammenziehen, will mir ein neues Leben aufbauen und will ein Kind mit dir haben. Ja, wobei, langsam, ich finde, man sollte ein bisschen eins nach dem anderen. Ich finde, dass man so früh da gar nicht drüber reden sollte. Ich finde, der soll erstmal... einen Schritt nach dem anderen machen, zum Beispiel seine eigene Wohnung einrichten und dann mit ihr zusammenleben. Und dann kann man in einem Jahr oder so immer noch darüber reden, ob man Kinder haben will. Das war mein Vorschlag eigentlich von Anfang an auch. Ja, ja. Nur anscheinend rennt irgendeinem von uns beiden die Zeit davon. Naja, also mit 48 ist er ja nur auch noch nicht eben, und ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich mich verhalten soll, weil ich bin sehr stolz und ich will mir auch nicht von jedem was gefallen lassen. Hat er das eigentlich bewusst angelassen, das Handy? Oder ist das ein Versehen gewesen? Ich dachte, es wäre ein Versehen. Er hat mir hinterher angerufen und hat gesagt, es war bewusst, weil er sie provozieren wollte. Ach so. Und weil sein Sohn noch in dieses Zimmer reinkam und das ist alles für mich so unverständlich. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Warum hast du denn den Verdacht, dass er eventuell, dass da auch noch andere junge Frauen im Spiel sein könnten? Weil ich weiß, und also das weiß eigentlich jeder, dass er, seit er mit seiner Frau also nichts mehr hat, dass er mit sehr vielen Menschen, also mit sehr vielen Frauen eben, Verhältnisse hatte. Wäre ich an deiner Stelle auch wirklich jetzt erstmal vorsichtig und gebremst und würde mich da nicht einlullen lassen von wegen Kinderwünsche und so, sondern der muss unter Beweis stellen, dass er es wirklich ernst meint und dass du die Einzige bist jetzt in seinem neuen Leben. Eben, das denke ich auch. Ja, das finde ich unbedingt, finde ich ganz wichtig, damit er nicht denkt, nur mit der Kleinen kann ich es ja machen. Und lass dich nicht blöffen von irgendwelchen tollen Sachen. Vorsicht und ein bisschen Misstrauen ist ja schon angesagt, finde ich auch. Wirklich? Dann lag ich ja nicht so falsch. Ja, ich glaube ja, ich glaube wirklich. Die Sendung ist vorbei, wir müssen leider Schluss machen. Ja, ich weiß. Alles Gute. Ja, trotzdem danke schön. Tschüss. Ja? Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Annette Bastian, Chris Hoffmann, Corinna Mindermann und Peter Ofsianowski. Unser Thema nächste Woche Donnerstag heißt, ich habe mein Gesicht verloren. Und nächste Woche Samstag, nicht morgen, nächste Woche Samstag mein prominenter Gast, Stefan Raab. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da sind wir wieder da. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.